Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen zu 1Live4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, natürlich im Schatten der Fußballweltmeisterschaft, aber auch im Lichte der Fußballweltmeisterschaft. Neben mir, wenn ich mich so leicht nach links drehe, steht nämlich ein Bildschirm ohne Ton und der zeigt seit etwa 3 Minuten das Achtelfinalspiel zwischen Costa Rica und Griechenland. Sollte sich da toremäßig etwas tun, werde ich das hier so ansatzweise verfolgen und dann für all diejenigen unter euch, die das interessiert, auch durchgeben können. Am Ende aber ist das natürlich eine Musiksendung, innerhalb derer ich mich unter anderem auf neue Musik von Bonobo freue und auf den DJ Kicks Sampler des Hausproduzenten Will Saul. Das alles natürlich unter anderem. Es geht los mit dem Produzenten Tight Knots, All Talk. I'm talking. Ganz kurz zwischendurch, Ladies and Gentlemen, es gibt eine neue EP des filigran arbeitenden britischen Elektronik-Soul-Jazz-Künstlers Bonobo, die heißt Ten Tigers, kommt mit 3 Titeln und die sind allesamt hervorragend bassbeschwert, sehr tanzbar. Einer in einem fast lupenreinen Garage Beat, den habe ich eben gespielt. Die Ten Tigers EP von Bonobo auf seinem angestammten Label Ninja Tune ist für mich ein absoluter Hammer und ich will versuchen, einen weiteren von den insgesamt 3 Tracks hier in dieser Nacht unterzubringen. Während ich das erzähle, läuft hier seit einigen Minuten schon einmal mehr, muss ich sagen, ein Track der italienischen Crew um das Label Contemporary Theories of Hip-Hop Influences. Das ist sicherlich kein Hip-Hop-Label, aber eins, dessen Künstler Hausmusik sehr schwer machen, teilweise im bouncy Hip-Hop-Groove starten lassen, um dann so langsam auf Touren zu kommen. Großartige Tracks, einmal mehr hier auf einer neuen EP mit various Artists besetzt, verschiedenen Artists, darunter Wieso mit dem Titel Residuo im Parker Madicine Remix. Hätte ich vor Wochen selber nicht gedacht, dass ich in Kürze, nämlich hier und jetzt, einen Titel aus der neuen Café Del Mar Compilation spielen werde. Und dieser hier kommt von unserem Mann Synchro. Weiße Kiste. an dieser Stelle kurz anmerken, dass dieser Titel, der in einer halben Minute dann zumindest für heute Nacht das Zeitliche gesegnet haben wird, mir bereits in der letzten Woche untergelaufen ist. Er ist gewissermaßen mein Tune dieser Tage, stammt von dem Briten Josh Brent, der auf der Isle of Wight lebt und befindet sich auf seiner 213, also betitelten EP. Kaleidoskopartig kann man in diesem Titel Einflüsse von Jan Hammer, Stanley Clark und deren Soundtrack ergüssen bis hin zum Halftime Drum and Bass eines D-Bridge ausmachen. Finde ich famos. Davor ganz kurz eine neue Veröffentlichung habe ich ins Spiel gebracht des Duos When and Paris Collide heißt der Track und ist soeben auf dem legendären Dubstep sich den Weg bahnenden Label Temper erschienen, das seit so vielen Jahren so großartige Platten veröffentlicht und langsam auf die 100 zugeht. Das wird bestimmt ein fettes Jubiläum mitsamt der Fast-Forward-Partys, die Temper seit jeher in London veranstaltet. When in Paris Collide, hier im Hintergrund Submerse.

1 Live 4, ein Titel, ich gebe zu, mit Überlänge, aber ich hatte mich hier so richtig reingegroovt und den Punkt verpasst, vielleicht doch etwas eher rauszugehen. Gleichwohl wird er derzeit hochgelobt. Eine Hälfte gewissermaßen der neuen Zwölfer des Produzenten Floating Points, der zuletzt auch erheblich viele Tracks auf dem Album der Soul-Sängerin Fatima produziert hat. King Bromeliad, so heißt der Titel, den ich hier spiele und der mich so von Weitem zumindest an eine Uraltnummer erinnert aus dem Herbie Hancock-Album Headhunters, auf dem er besonders funky war Ende der 70er Jahre. Der Floating Points, meines Wissens ist es einer. Davor habe ich einen Typen namens Josh Humphries gespielt mit dem Infinity Loop und davor den großartigen Submerse, der nun schon seit einer ganzen Weile immer wieder großartige Tracks veröffentlicht, die so mit seinen E-Pianos, die er da ausrollt gewissermaßen, so regelrecht zerfließen wie die Butter in der Sonne, nachzuhören in Kürze auf dem neuen Album Slow Waves, was im Übrigen sein Debütalbum sein wird, von Submerse. Das Café Del Mar hatte ich gespielt mit der insgesamt 20. Ausgabe der Compilation, die natürlich zurückgeht auf den gleichnamigen Club, das Café auf Ibiza. Die Ausgaben waren so nach und nach in so einer etwas beliebigen Postgartenschönheit gewissermaßen versandet, werden nun seit geraumer Zeit aber von einem anderen DJ zusammengestellt, einem Finnen, Toni Simonen heißt er, und der hat das Kunststück fertiggebracht, auf der neuen als Doppel-CD daherkommenden Café Del Mar Jubiläumsausgabe, die 20. so Artists wie die Boards of Canada, Henrik Schwarz, M83 oder eben auch Synchro unterzubringen. Und ich finde das wirklich hörenswert, was da auf zwei CDs nachzuhören ist. Will Saul, der großartige House-DJ mit dem mindestens ebenso großartigen Label namens Aus Music unter seinen Fittichen, ist verantwortlich für die neue Ausgabe der Compilation-Serie DJ Kicks, die seit jeher auf dem K7 betitelten oder K7 betitelten Label erscheint. Ein Titel aus dieser Compilation möchte ich an dieser Stelle mal spielen, der stammt von Kotem und heißt Healing Process. Linie. So, wir hatten zuletzt da was gehört aus der neuen Ausgabe von DJ Kicks, zusammengestellt von Will Saul. Die Plattenfirma hat mir netterweise alle insgesamt 24 Tracks, die üblicherweise ineinander gemischt gefahren werden, als ganze Tracks gegeben, also in voller Länge. Mich freut das. Ich habe noch nicht überprüfen können, inwieweit es Formate gibt, die zumindest einige dieser insgesamt 24 Titel mal 7-8 Minuten. Ich glaube nicht, dass alle in voller Länge veröffentlicht werden, aber traditionell auf den entsprechenden Vinylversionen zumindest einige, die sehr cineastisch teilweise geraten sind, so wie wir das eben von Cottam gehört haben. Möchte weitermachen mit einer Band aus Nottingham. Dort in England hat sie sich zumindest gegründet, zunächst als Duo, jetzt als Quartett. Childhood mit wirklich hübschem Psychedelic Pop, den es auf der neuen Single Falls Away sogar in einer wunderbaren House-Version remixed gibt, die ich jetzt aber einfach mal ausklammere. Stattdessen einfach der Titel im Original. Hier ist Falls Away von Childhood.

Love. Ganz kurz zwischendurch, das ist ein Titel aus einer Compilation, die aus Island kommt, zu der ich gleich noch zwei, drei Sätze mehr sage. Hintergrund dieser Compilation ist die Blaue Lagune, Blue Lagoon, die es tatsächlich gibt und die dieser Compilation, klingt ja auch gut, ihren Namen gibt, Blue Lagoon Soundtrack 3. Zwei, drei Sätze dazu gleich noch. Hier kommt zunächst noch ein weiterer Titel. Kleiner Break hier am späten Sonntagabend hier bei 1Live 4. Im Übrigen ist auch ein Tor gefallen zwischen Griechenland und Costa Rica, und zwar für Costa Rica durch einen trockenen, nicht sonderlich strammen Flachschuss, sehr platziert ins rechte Eck von der Strafraumgrenze auch aus. Bis dahin hatten die Griechen eigentlich, wann immer ich mich mal so nach links gedreht hatte, besser gehalten, als ich das vermutet hatte, waren relativ oft im Ballbesitz. Ich hatte letztens hier noch eine Diskussion mit einigen Mitarbeitern am späten Dienstagabend des Domian-Teams. Wir standen hier so zusammen und just in dem Moment, in später Nacht, bekam Griechenland einen Elfmeter gegen die Elfenbeinküste, unmittelbar vor dem Schlusspfiff zugesprochen, der dann auch letztlich zum 2:1 Sieg führte und zur Qualifikation der Griechen für das Achtelfinale. 2-3 Leute aus dem Domian-Team fanden das nicht so gut. Ich darf das vielleicht mal sagen mit der Begründung, Griechenland würde nicht so gut Fußball spielen. Mir gefiel es aber ganz gut, weil ich mit dem Argument zu kontern versuchte, die Griechen seien eben sehr alt. Und das sind sie ja auch. Ich bewundere die Art und Weise, wie die Griechen da unter sengender Sonne über den Rasen kriechen. Nicht wenige von ihnen haben ja, wie sich herausgestellt hat, vor mehr als gefühlt 100 Jahren noch in der Elf von Otto Rehhagel gespielt. Und während ich das sage, bleibt es beim Spielstand. Und ich wende mich wieder der Musik zu. Wir haben gerade Land Observations gehört. Das ist ein wunderbares, auf repetitiven Gitarrenklängen basierendes Projekt von James Brooks, der ehemals bei einer Band gespielt hat, die, wie er alleine auch, durchaus krautige Einflüsse natürlich hatte. Neu könnte man da zum Beispiel als Referenz nehmen. Dieser James Brooks nennt sich jetzt Land Observations. Sein Album erscheint erst im Juli, aber es hat mich so betört, und manchmal gehen dann die Pferde mit mir durch, dass ich so etwas dann ein wenig vor der Zeit, vor der Veröffentlichung spiele. The Grand Tour, so wird das Album heißen, von Land Observations, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Davor hatten wir gehört den, meines Wissens, ich habe ihn in der letzten Woche noch mit seiner neuen Band The Acid gespielt, aus Australien stammenden Sänger Rye, der sich wahlweise auch Rye X nennt, mit einer älteren Aufnahme, die ihn an der Seite des Produzenten Frank Wiedemann sieht. Howling heißt dieser Titel, und da komme ich noch mal ganz kurz zur Blauen Lagune zurück, einem Gewässer, das ich noch nicht persönlich in Augenschein habe nehmen können, ganz in der Nähe von Reykjavik in Island gelegen, ein Gewässer, das durchgehend Temperaturen um die 40 Grad hat. Ein Thermalbad ist es wohl geworden, sodass man dort auch im Winter bequem schwimmen kann. Und die Blaue Lagune, die Blue Lagoon, ist gewissermaßen der Aufhänger, der Name für eine Doppel-Compilation, die in erster Linie Doppel-CD-Compilation, in erster Linie zusammengestellt worden ist von dem isländischen DJ Margir, der sich auf der zweiten CD dann Hilfe noch dazu holt von President Bongo. Auch diesen Namen will ich erwähnen, spielt er doch üblicherweise bei Gus Gus. Das sind wunderhübsche Songs, die teilweise auch in die Geschichte der isländischen Musik bis in die 60er Jahre zurückgehen und sehr warme, so leicht gedämpfte, tanzbare Tracks präsentieren. Unter anderem auch einen, den ich hier schon des Öfteren im Original gespielt habe, der es mir so angetan hat, von der isländischen Formation Sishi Ai. Blue Lagoon Soundtrack 3 bei Margir, der hat diese beiden CDs zusammengestellt. Was habe ich noch gespielt? Die großartige neue Single von Alt J, Hunger of the Pine heißt sie. Und weil sie so leicht bluesige Schlieren hat, fiel mir die amerikanische Bluesband Canned Heat ein, die ich immer sehr verehrt habe als Teenager, zunächst über die Singles, die sich damals in diversen Charts hoch platzierten. Als ich dann etwas älter wurde, begann ich mich auch für die Alben der Band zu interessieren, insbesondere jene, die sie mit Al Wilson, ihrem bereits 1970 verstorbenen Sänger, Mundharmonikaspieler und auch Gitarristen, aufgenommen hatte. Der hat so eine dünne Stimme gehabt, die eigentlich man sich zum Blues-Genre so ohne weiteres gar nicht vorstellen will. Aber genau aus dieser dünnen, falsettartigen Stimme rekrutierte sich ja der Reiz vieler Nummern, zum Beispiel auch On the Road Again. Der Titel, den ich gespielt habe vom vierten Album der Band Halleluja, hieß das, das war Time Wars. Das sind so die Titel, die ich hier in den letzten Minuten gespielt habe. Den nächsten oder der nächste kommt von Airhead und heißt Believe. You got to believe in something. 1-3-4, die neue EP von Bonobo heißt Ten Tigers. Dieser Track gibt dem Ganzen den Titel. Das ist Ten Tigers im Bengal Edit. Set Bias. Ganz kurz zwischendurch, das ist ein neuer Titel von Jamie XX. Der heißt All Under One Roof Raving und kommt sehr zerrissen eigentlich daher. Benutzt auch Ausschnitte aus einem Kurzfilm, der Ende der 90er Jahre von einem Mark Leckie gedreht und auch veröffentlicht wurde für Ritchie Made Me Hardcore. Ein Film, der über die späten 80er und die 90er Jahre Rave-Bewegung England berichtet bzw. das künstlerisch verdichtet. All Under One Roof Raving. Einmal mehr ein hochinteressanter, wenn auch musikalisch zerrissener Track von Jamie XX. Ganz kurz, vorher Tommy Rawson mit dem Titel In All My Days, wie ich schon gesagt hatte, im Zed Bias Remix. We got the dance with a new style. It's not going away. It's there to stay. It's just one of those things. It's just a progression. Like kurz zwischendurch, die alten Griechen lassen sich nicht unterkriechen und schießen wann auch sonst in der 90. Minute den Ausgleich im Achtelfinalspiel WM Brasil gegen Costa Rica. We've been searching for that place for way too long now. It's slowly driving me away from life. The life I used to take part in. No more winning, see, I feel I'm losing out. It's everything. And I'm watching myself objectively. I don't like what I see. Gotta find a place that's mine. Friday, God, you won't certify we. Gleich die Infos auf 1Live, danach sage ich ganz kurz, was wir gehört haben. Bis gleich. Hatte ich gerade Probleme hier, mich zu entscheiden, welchen Regler ich denn ganz kurz runterziehe, um noch eben sagen zu können, was wir da eben gehört haben. Chicago Footwork ist eine Musik, die auf vielen sich drehenden Elementen basiert, sowohl was die Rhythmen betrifft, was auch Vocal Snippets betrifft, die eingestreut werden. Eine harte Arbeit für die Füße. Der Name des Genres sagt es, Footwork. Eine der großen Figuren ist der Tracksman. Ich habe einen Titel aus seinem neuen Album The Mind of Tracksman Volume 2 gespielt, der mir mit Abstand am besten gefällt, weil er noch so leichte jazzige Licks hat, an denen man sich zur Not noch festhalten könnte. Davor habe ich gespielt diesen Jungle Wizard, der zuletzt schon zum Einsatz kam aus Mailand, DNN, also die Buchstabenfolge DNN, so nennt er sich. Und die Redshift EP ist ein Dreierpack mit wirklich gut produzierten Titeln, von denen ich einen gespielt habe. Bleibt noch nachzutragen die insgesamt zweite Folge der Hyperdub-Aktivitäten in diesem Jahr anlässlich des 10-jährigen Geburtstages des Labels, das sich seit jeher so auf der linken Flanke, so außerhalb Left Field des britischen Dancefloors befindet und das auf der Hyperdub-Aktivität 10.2, der zweiten Compilation mit Beiträgen aus der Vergangenheit tut, von Burial unter anderem, aber auch mit neuen, mir zumindest bisher nicht bekannten Titeln. Und dazu zähle ich persönlich auch einen, den ich gespielt habe, von DVA, der verstärkt wird von dieser großartigen Fatima im Titel Just Wipe. Coolie G ist auch dabei. Es lohnt sich wirklich, wegen Hyperdub in diesen Wochen und Monaten mal zu googeln, denn da werden eine ganze Reihe von fürstlichen Compilations erscheinen. Ich mache weiter mit Honeyblood. Das ist ein Duo aus Glasgow, Schottland. Zwei Frauen. I wanna break. girl, that's what I've got. And after we get through, well, that's what you'll have to. No, I don't want a kiss or anything like this. I want to watch you walk. I want to hear you talk. From the moment we arrive, we're just playing a part. And then shine in the dark. 1, 2, 4. Ein Titel noch von Niobe. Also es ist nicht der letzte. Ich habe den Namen dieser Künstlerin gesagt, eine Deutsch-Venezualerin, die in Köln meines Wissens immer noch lebt, bürgerlich Yvonne Cornelius heißt, und jetzt komme ich langsam auf den Punkt, sich Niobe, hoffentlich richtig betont von mir, nennt. Im Original ist Niobe, oder was heißt schon Original, eine Figur aus der griechischen Mythologie, die Tochter des Tantalos. Ich konnte das nur flüchtig recherchieren aus einem gewissen Zeitmangel heraus, die aber wohl 7 Söhne und 7 Töchter geboren hatte. Und das stieg ihr so ein bisschen in den Kopf, denn andere in ihrem Umfeld hatten weit weniger Kinder. Sie, also 7 und 7, selbst jetzt, weit nach Mitternacht, weiß ich, das ist 14. Und das war dann letztlich ihr Verderben, also dieser Hochmut. Wobei das hier, um wieder zurückzukommen zu diesem Album, das heißt Child of Paradise, das ist überhaupt nicht hochmütig, das ist wunderbar verspielt. Das offenbart, wie schon die Vorgängeralben, eine tiefe Liebe zu, sagen wir mal, alter, klassischer Musik, altem Jazz, zu Soul, zu Elektronik, zeitgenössischer Elektronik, und daraus entsteht so kaleidoskopartig ein wunderbares Album, das im Übrigen soeben erschienen ist. Child of Paradise heißt dieses Album von Niobe. Ganz kurz vielleicht noch einige Sätze zu den davor gehörten Bands, Gruppen. Honeyblood, ein Duo aus Glasgow mit wirklich großartigen Harmoniefolgen in den Songs, so etwas effektbeladen. Einerseits denkt man an Jesus and Mary Chain, auf der anderen Seite sind mir auch so die Melodic Noise Gruppen der Marke Throwing Muses durch den Kopf geschossen, wenn es um Einflüsse geht, als ich dieses Album, selbst betitelt übrigens, gehört habe von den beiden Frauen aus Glasgow, die sich Honeyblood nennen und deren Album Anfang Juli erscheinen wird. Dann habe ich zurückgegriffen, Anfang der 90er Jahre gab es ein Album von Peter Holzapfel und Chris Stamey, beide nach meiner Erinnerung bereits Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in der New Yorker Band The DBs aktiv. Mavericks, so heißt das Album der beiden aus 91, aus dem ich einen Song gespielt habe, um dann hinüber zu driften zu einer brandneuen Single der britischen Band Magic Numbers, die mir ausgesprochen gut gefällt. Ich wollte die irgendwo hier mal einbauen. Shot in the Dark heißt sie, und das habe ich dann letztlich auch getan. Um jetzt weiterzumachen hier... mit einem Titel von Bright Light, der ja sowas von nach alten New Order klingt. Sei es drum, er ist schlicht und ergreifend gut. It can really hurt if you love a lot. It can really hurt if you don't. Look across the water for miracles. But nothing can change if you won't. Even the light has to break through the night to keep up. Yourself feel and make yourself believe. 4, das mir bis hierhin nicht bekannte Duo Electric Wire Hustle hat einen Track veröffentlicht, als 12er natürlich in verschiedenen Versionen, If These Are The Last Days, den ich bereits schon einmal gespielt habe, in genau diesem Mix, den ich so herrlich uplifting, treibend, fruchtig finde. Und er stammt einmal mehr von einem absoluten Liebling dieser Sendung, der seit Jahren hier vorkommt. Ellie Fino hat diesen Remix angefertigt. Davor ein kurzer Abstecher in das neue Album der Klecksens, Love Frequency. Und davor wiederum hörten wir nicht Bright Light, sondern Doppelung. Bright Light, Bright Light mit dem neuen Titel Single, An Open Heart. Hier kommt Martin Dijkers. Thank you.

flirtation, the vibration of this elation is causing irritation. Ende dieser Sendung möchte ich mich noch einmal kurz melden. Wir hören hier im Hintergrund einen Titel aus dem Album des Duos Freaks, Psych LP. So heißt dieses Album und kommt in der Tat mit Psycho Dancefloor Tracks, wenn man so will, daher, so ein bisschen psychedelisch verbrämt mit Querflöten, wie wir das hier hören, die Freaks. Davor habe ich einen Ausschnitt gespielt, aus einer zurückliegenden Nummer des Pianisten Chico Rea, Return to Forever, aus dem Jahr 1972 mit der Sängerin Flora Purim, der Ehefrau des zuletzt an dieser Stelle schon gespielten großartigen Perkussionisten Alberto Moreira. Davor habe ich gespielt einen Techno-House-Titel, der so wunderbar in arabeske Melodien driftete, der stammt von Sebastian Mullert aus Schweden, eine Hälfte des Duos Minilog, gelegentlich veröffentlicht er aber auch unter eigenem Namen, jetzt etwa, gerade erschienen ist seine Chante Paris EP, aus der ich den Titeltrack gespielt habe. Ansonsten darf ich mich bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit, euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche. Wenn ihr mögt, am nächsten Sonntag geht's hier wieder los um 10 Uhr. Ich würde mich freuen und erwähne auch noch, dass Costa Rica sich äußerst knapp im Elfmeterschießen vor 2 Minuten endgültig durchgesetzt hat gegen Griechenland. Alles Liebe, alles Gute, ciao.